haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der letzte Gang. Mein neuer Klient hieß Schwitzgiebel, was man ihm aber nicht ansah. In seinem dunklen Anzug wirkte er wie einer jener Geschäftsleute, die unsereins ab und zu beschattet, weil sich unter den teuren Klamotten ein einfacher Ganove verbirgt. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mich selber darum kümmern. Aber ich bin gerade in ein wichtiges Projekt involviert, das mich praktisch Tag und Nacht beschäftigt. Solche Projekte kenne ich. Wie heißt die nette Dame? Was für eine Dame? Sie sind nicht Tag und Nacht hinter einer Frau her. Nein, weshalb sollte ich? Sie sind jung, männlich und sehen einigermaßen passabel aus. Beziehungen und Familie müssen warten. Heutzutage kann man sich keine Halbheiten mehr erlauben. Ich will spätestens in 10 Jahren finanziell unabhängig sein. Das ist ein gutes Ziel. Mir geht es ähnlich. Verdient man als Privatdetektiv genug, um finanziell unabhängig zu sein? Die erfolgreichsten Privatdetektive sind Schauspieler. Sie verdienen sich mit Serien dumm und dämlich, während unsereins froh ist um jeden kleinen Auftrag. Womit wir beim entscheidenden Stichwort wären. Mit welchen Taxpunkten arbeiten Sie? Was für Taxpunkte? Ich bin weder Gynäkologe noch Zahnarzt. Ja, aber es muss doch einen Tarif für Privatdetektive geben. 1.000 Franken im Tag plus Spesen. Ich zahle Ihnen 1.000 Franken pauschal. Nee. Wenn Sie gut sind, haben Sie den Fall in 2 Stunden gelöst. Wenn nicht, ja, sind Sie selber schuld. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Mein Vater ist vor einer Woche verstorben. Mein Beileid. Vermuten Sie, dass ein Arzt gepfuscht oder sonst jemand nachgeholfen hat? Nein, mein Vater war schwer krank. Jemand hat das schamlos ausgenutzt. Ihr Vater wurde bestohlen. So kann man das auch sagen. Jemand hat ihm eine Lampe für 3.000 Franken angedreht. Eine Lampe? Angeblich mit heilendem Licht. Ich habe mir die Lampe angesehen. Da steckt nur eine ganz normale Halogenlampe drin. Und jetzt möchten Sie den Verkäufer belangen? Ich möchte, dass er aus dem Verkehr gezogen wird. Wie stellen Sie sich das vor? Die Firma, die auf der Quittung angegeben ist, existiert nicht. Da befindet sich nur ein Schild auf einem Briefkasten. Das ist in diesem Land so üblich. Nirgendwo sind die Briefkästen wertvoller als hier und in Liechtenstein. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Aber solche Gauner dürfen nicht ungestraft davonkommen. Es muss noch mehr Geschädigte geben. Ich soll alle ausfindig machen. Sie sollen herausfinden, wer hinter der Firma Lightpower steckt und Beweise sammeln, die ausreichen, um den oder die Gauner anzuzeigen. Er griff in die Innentasche seines Jacketts und zeigte ihm eine Quittung. Sie war von Hand unterschrieben, doch außer dem Anfangsbuchstaben L nicht zu entziffern. Auf seinem Handy zeigte er mir, wo sich der Briefkasten der Firma befand. Es sieht aus wie ein Lagerraum. Vermutlich finden Sie dort Lampen. Wissen Sie, wie der Kontakt zu Ihrem Vater zustande kam? Nein, er hat mir nichts gesagt. Vermutlich hat er sich geschämt. Es war doch offensichtlich, dass die Lampe nichts taugte. Manchmal kann ein Placebo-Effekt Wunder bewirken. Vor allem ein finanzielles Wunder für solche Scharlatane. Ich hasse diese Brut. Ich arbeite hart und diese Abzocker und Schmarotzer verdienen mit einer 30-Franken-Leuchte das Hundertfache. In welcher Branche arbeiten Sie? Ich bin Eventmanager. Früher nannte man das Partyorganisator oder Festhüttenbetreiber. Unsere Events sind exklusiv und richten sich an Menschen mit Stil. So, jetzt muss ich weiterarbeiten. Ich bin sicher, dass ich während des Gesprächs 5 oder mehr Mitteilungen erhalten habe. Er prüfte dies sogleich nach und streckte mir als Beweismittel sein Handy entgegen. Ich hielt meines dagegen, was ihn aber nicht sonderlich beeindruckte. Als ich 1 Stunde später vor dem Lagerraum der Firma Lightpower stand, wurde ich von einer jungen Frau angesprochen. Entschuldigung. Macht nichts. Sind Sie Dave? Nein, aber ich bin hungrig. Aha. Ja, wer sind Sie? Nora Kellenberg. Warten Sie auf Dave? Kann schon sein. Sie wissen es nicht? Ich bin unschlüssig. Mir hat er gesagt, dass er hier auf mich wartet. Dave? Ja, klar. Arbeitet er für die Firma Lightpower? Das wissen Sie nicht? Ich versuche nur, unsere nette Konversation voranzutreiben. Ich finde das seltsam. Das ist ganz normal. 2 Menschen, die auf Dave warten, sollten sich unterhalten, damit die Zeit vergeht. Wir können da drüben ins Café gehen. Wenn Dave nicht auftaucht, dann gehe ich wieder. Das wäre bedauerlich. Ich will kein Date mit Ihnen. Aber ein Date mit Dave. Das ist geschäftlich. Geht es um Leuchten? Leuchten? Lampen leuchten, helles Licht. Nein, es geht um Medizinalgeräte. Genau das meine ich. Aha. An welcher Krankheit leiden Sie? Ich? Sind Sie Arzt? Nein, nur neugierig. Ich bin gesund. Sie sind gesund und warten auf Dave. Genau. Vielleicht wartet er da drin. Er sagt, er wartet vor dem Gebäude. Dann hat er sich verspätet. Sieht danach aus. Worauf warten Sie? Ich warte darauf, dass Ihre Sätze länger werden. Meine Sätze? Was ist denn mit denen? Sie sind kurz. Tatsächlich? Ja, so kommen wir nicht weiter. Mir wird das zu blöd. Ich finde auch einen anderen Job. Sie möchten für Dave arbeiten? Klar. Sie nicht? Was bezahlt er denn so? 20% Provision. Oh. Das ist schwer okay. Sehr schwer. Was? Ich schau mal durchs Fenster. Er hat meine Handynummer, aber er meldet sich nicht. Vermutlich wäre unsere Konversation noch stundenlang so weitergegangen. Durch das Fenster sah ich einen langen Tisch und einige Kartons und einen Schuh. Ich ging um die Ecke und klopfte an die Tür des Lagerraums. Die Frau, die auf Dave wartete, war mir gefolgt. Als ich die Klinke drückte, öffnete sich die Tür. Jetzt sahen wir einen langen Tisch, einige Kartons und zwei Schuhe. Ist ihm übel geworden? Schlimmer. Man hat ihn übel zugerichtet. Ist das Blut? Sie sollten sich wegdrehen. Wieso? Wenn ich das fotografiere und rauflade, wird das Leserfoto der Woche. Das ist übelster Voyeurismus. Das machen doch heute alle. Was machen Sie? Ich fotografiere Sie und lade Sie rauf. Das geht nicht. Ich bin nicht mal geschminkt. Das ist Dave auch nicht. Sie glauben, dass das Dave ist? Naheliegend, sozusagen. Ich kenne nur seine Stimme. Die ist für immer verstummt. Ich verschwinde jetzt. Rufen Sie die Polizei. Sie sollten mir Ihre Handynummer geben. Ich? Wieso? Ich bin Privatdetektiv. Ich kann Daves Mörder finden. Aha. Und wozu benötigen Sie meine Handynummer? Für einsame Nächte. Das ist jetzt ein Witz, oder? Sie drehte sich weg und ging. Immerhin hatte ich ihr Foto auf meinem Handy. Und der tote Dave hatte ihre Handynummer gespeichert. Da es eine Weile dauerte, bis die Polizei eintraf, nutzte ich die Gunst der Stunde und notierte mir die Nummer der schönen Nora. Nachdem die Polizei alle Spuren gesichert hatte, erbarmte man sich meiner und ich durfte in einer Ecke des Lagerraums Fragen beantworten. Machen wir es kurz, Maloney. Wer hat sie herbestellt und wer ist der Tote? Meinen Klienten verrate ich nicht und der Tote heißt Dave. Shave. Dave, die englische Form von David. Ich weiß, was Dave bedeutet. Dann ist ja gut. Nichts ist gut, Maloney. Der Mann ist erschossen worden. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht. Ich habe aber kein Messer dabei. Sie wurden vor dem Lagerraum zusammen mit einer attraktiven jungen Dame gesehen. Wurde ich das? Wer hat mich verraten? Eine Nachbarin. Die hat beobachtet, wie Sie der Dame ein eindeutiges Angebot machten. Die Nachbarin hat entweder zu viel Fantasie oder zu wenig Sehvermögen. Die Nachbarin sagt, dass sich hier ab und zu junge Frauen feil bieten. Sowas kann ich mir nicht leisten. Ich muss die jungen Damen mit Charme verführen. Ja, mit Charme. Sie, Maloney. Wer ist die junge Frau? Sie heißt Nora und sie hat hier auf Dave gewartet. Dave war ja zu älter. Die Dame arbeitet nicht im horizontalen Gewerbe. Sie kennen die Frau. Nein, aber sie suchte Arbeit. Hier, in dieser Lagerhalle. Dave hat mit Lampen gehandelt. Ein lukratives Geschäft. Ich habe die Lampen gesehen. Sie sehen nicht lukrativ aus, Mann. 3000 Franken das Stück. Ach, das ist nicht der Ernst. Dave war ein Betrüger. Er hat schwerkranken Menschen nutzlose Heilleuchten verkauft. Heilleuchten verleuchten? Sozusagen. Was hat das alles mit Ihnen zu tun, Maloney? Moment. Maloney, sind Sie krank? Ich kann mir keine Krankheit leisten. Der Selbstbehalt bei meiner Krankenkasse ist höher als mein Monatseinkommen. Sie sollten eine der Lampen mit nach Hause nehmen. Ihre Frau wird sich darüber freuen, endlich eine Leuchte in der Wohnung zu haben. Wir haben das Handy des Toten. Darauf finden wir garantiert wertvolle Hinweise. Falls wir Ihre Handynummer ebenfalls darauf finden, stecken Sie in der Klemme, Maloney. Ich ging und versuchte unterwegs, meinen Klienten zu erreichen, aber offenbar steckte er gerade in einem Meeting, wie das junge Menschen heutzutage ständig tun. In meinem Büro gelang es mir anhand von einem alten Telefonbuch und ein wenig Intuition, den Vermieter der Lagerhalle ausfindig zu machen. Er hieß Würgler und ihm gehörte ein Restaurant in der Innenstadt. Die Polizei hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Sind Sie sicher, dass es sich um meine Lagerhalle handelt? Die Polizei hat immer etwas länger als Meloni. An wen haben Sie die Lagerhalle vermietet? Das ist etwas kompliziert. Sie haben die Lagerhalle gar nicht vermietet. Doch, doch, aber ich bin Mieter der Lagerhalle und gleichzeitig Vermieter, da ich den Raum selber nicht nutze. Ist das praktisch, einen Raum weiter zu vermieten, anstatt den Mietvertrag zu kündigen? Nein, es ist ärgerlich. Weshalb tun Sie es dann? Bevor ich mir meinen Traum erfüllte und dieses Restaurant eröffnete, hatte ich den Lagerraum gemietet, weil ich vorhatte, mit Antiquitäten zu handeln. Ich habe einen Mietvertrag über 5 Jahre abgeschlossen. Leider. Sie haben den Lagerraum an die Firma Lightpower untervermietet. So ist es. Kennen Sie den ermordeten Dave? Nein. Ich hatte nur immer mit Frau Otto zu tun. Sie hat auch den Mietvertrag unterzeichnet. Möchten Sie heute Abend bei mir essen? Ein 5-Gang-Menü für 120 Franken. Füllen Sie die Ravioli mit Gold. Spätestens im nächsten Jahr werde ich einen Stern haben. Dann werden sich die Gourmets darum reißen, bei mir zu speisen. Wenn Sie mir 90% Rabatt geben, probiere ich die 5 Gänge aus. Ehrlich gesagt gehören Leute wie Sie nicht zu meinem Zielpublikum. Die gehobene Gastronomie ist nichts für Sie. Wo er recht hatte, hatte er recht. Er war mir trotzdem unsympathisch. Ich fragte ihn nach der Adresse von Frau Otto. Er gab sie mir widerwillig und erst nachdem ich gedroht hatte, sein Restaurant zu meinem Stammlokal zu machen. Otto hatte ein kleines Büro. Überall hingen Diplome und auch einige Adelstitel konnte die Frau ihr eigen nennen. Wie hieß die Firma? Sie wissen nicht, wie Ihre eigene Firma heißt. Ich besitze keine Firma. Was machen Sie denn hier den lieben langen Tag? Ich muss Ihnen keine Auskünfte über meine Geschäftstätigkeit geben. Sie haben einen Mietvertrag für die Firma Lightpower abgeschlossen. Lightpower? Ja, ich vertrete die Firma. Sie vertreten sie? Wie schon gesagt, meine Geschäftstätigkeit geht Sie nichts an. In der Lagerhalle, die Sie gemietet haben, ist ein Mann ermordet aufgefunden worden. Ein Mann? Ja, überrascht Sie das? Haben Sie eher mit einer toten Frau gerechnet? Ich rechne nur mit Zahlen. Für meine Unterschrift erhalte ich eine Provision, alles andere interessiert mich nicht. Sie leihen nur Ihre Unterschrift aus für dubiose Geschäfte. Es gibt Menschen, die im Hintergrund bleiben möchten. Ihnen biete ich meine Dienste an. Dann gibt es gar keine Firma Lightpower. Meine Kunden verrate ich nicht. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben und ich sorge dafür, dass die Miete überwiesen wird. Was in den Räumlichkeiten geschieht, interessiert mich nicht. Und jetzt sage ich nur eines. Raus hier. Die Frau machte keinen gefährlichen Eindruck, aber vermutlich hatte sie sich im Internet auch ein Anwaltspatent gekauft. Und ich hatte keine Lust, von ihr verklagt zu werden. Am Abend traf ich mich mit Frau Nora Kellenberg. Sie war nicht erfreut über meinen Anruf, aber mein Charme ließ es gar nicht zu, dass sie Nein sagte. Ich bin nur hier, weil ich nichts mit der Polizei zu tun haben möchte. Wer möchte das schon? Woher haben Sie eigentlich meine Handynummer? Dave war so frei. Sie haben das Handy eines Toten geklaut? Nur eine Handynummer. Damit das klar ist. Sie bringen mich nicht dazu, mit Ihnen ins Bett zu steigen. Das ist auch nicht nötig. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich näher und ganz nah zu kommen. Keine Chance. Ich rufe jetzt die Polizei an. Das werden Sie nicht tun. Und weshalb nicht? Weil Sie zu einer Betrügerbande gehören. Moment. Dave bot mir einen Job an. Mehr nicht. Sie sollten kranken Menschen überteuerte Lampen verkaufen. Ich bin da vollkommen unsentimental. Das ist mir auch schon aufgefallen. Dave sagte mir, dass ich vor Spitälern und Spezialärzten kranke Leute abpassen und ihnen eine Gesundheitslampe verkaufen solle. Ja, du meine Güte, die Leute leben eh nicht mehr lange. Ich würde ihnen nur etwas Hoffnung verkaufen. So hat es Dave gesagt. Und Sie sehen das auch so? Nein. Ich sehe es als fieses Geschäft. Aber ich hätte das Geld gut gebrauchen können. Und jetzt ist Dave tot und Sie noch immer ohne Job. Trotzdem werden Sie mich jetzt zum Essen einladen. Ich werde gar nichts. Ich lass mich nicht erpressen. Dann bezahlen wir separat. Ich will nicht mit Ihnen essen. Dann schauen Sie mir beim Essen zu. Wieso sollte ich? Immerhin sind Sie heute Abend viel gesprächiger. Weil Sie mir auf die Nerven gehen. Eine Auskunft noch und dann lasse ich Sie gehen. Das ist aber nett. Wie haben Sie Dave kennengelernt? Er hat mich angerufen. Einfach so? Nein, ich habe einen Zettel an der Uni aufgehängt. Gut aussehende Studentin sucht lukrativen Nebenjob. War's das? Wenn Sie mich weiterhin belästigen, werde ich einen neuen Zettel aushängen. Gut aussehende Studentin sucht schlagkräftigen Mann, der sie vor Stalkern schützt. Sie stand auf und ging. Ich bestellte die Nummer 16. Ein Kellner fragte, wie ich das Fleisch haben möchte. Ich sagte ihm, so rasch wie möglich. Mein Klient war so beschäftigt, dass er mir genau 15 Minuten gab, um ihn über den Stand meiner Ermittlungen zu informieren. Er hörte zu, während er gleichzeitig Mitteilungen auf seinem Handy las. Als ich schwieg, schaute er mich verwundert an. Das ist alles? Soll ich Ihnen auch noch erklären, woran der Euro krankt? Mich interessieren die Drahtzieher, nicht dieser Typ, den Sie da tot aufgefunden haben. Das sind arme Würstchen, die für ein paar Franken alles tun. Der Auftraggeber ist vermutlich der geheimnisvolle Mann oder die geheimnisvolle Frau, die den Lagerraum tatsächlich gemietet hat. Dann finden Sie heraus, wer das ist. Das dürfte nicht so einfach sein. Sie kriegen von mir kein zusätzliches Honorar, nur damit das klar ist. Wahrscheinlich zieht sich der dubiose Verkäufer der Lampen so oder so zurück. Dieses Gesindel mag keine Publicity. Dann dauert es ein paar Wochen, bis er unter neuem Namen auftaucht und erneut kranke Menschen abzockt. So funktioniert das im Kapitalismus. Alle zocken alle ab und alle jammern, dass die anderen noch schlimmer sind als sie selber. Es gibt keine Alternative zum Markt. Ich bin für die Selbstregulation. Die schwarzen Schafe müssen angeprangert werden. Genau dafür habe ich Sie engagiert. Manchmal sieht man vor lauter schwarzen Schafen den Hirtenhund nicht mehr. Ich habe keine Zeit für sinnlose Gespräche. Mein Time-Management erlaubt mir nur wenige relaxte Phasen pro Tag. Sie scheinen Ihre Arbeit gemütlicher zu verrichten. Der Unterton war eine Mischung aus Verachtung und Bewunderung. Vermutlich konnte er sich nicht dafür entscheiden, ob er meinen Lebensstil gut oder schlecht finden sollte. Er konnte wahrscheinlich einfach nichts damit anfangen. Ich besuchte Frau Otto in ihrem Büro. Sie sortierte Belege und schaute mich grimmig an. Die Polizei war heute Morgen bei mir. Dann kann ich Ihre miese Laune verstehen. Die wollen alle Unterlagen. Das könnte das Ende für meine Firma sein. Sie sind eine Firma? Ich dachte, Sie seien bloß eine Hochstaplerin. Ich bin eine Vermittlerin. Ich vermittle überall da, wo eine Partei nicht öffentlich in Erscheinung treten möchte. Das hört sich nach einer ziemlich dubiosen Geschäftstätigkeit an. Suchen Sie nach dem Mörder des Mannes, der im Lagerraum gefunden wurde? Dave, das ist nicht mein Job. Dafür bezahlt mir niemand etwas. Ich wäre sehr daran interessiert, dass der Mörder noch heute überführt wird. Morgen muss ich bei der Polizei antraben. Gegen ein ansprechendes Honorar würde ich alles unternehmen, was in meiner Macht steht. 500 Franken? Das ist bescheiden, aber besser als gar nichts. Ich kann Sie aber erst morgen früh bezahlen. Meine Bankkarte ist gesperrt. Und wer sagt mir, dass Sie mich nicht reinlegen möchten? Was hätte ich davon? 500 Franken gespart. Das ist nichts gegen die Einbußen, die ich habe, wenn ich mein Büro dicht machen muss. Sie haben die Lagerhalle von Herrn Würgler gemietet. Wer ist Ihr Auftraggeber? Das bleibt unter uns. Aber klar doch, ich bin verschwiegen wie ein Fisch. Herr Würgler hat die Lagerhalle an sich selbst vermietet. Und weshalb hat er daraus ein Geheimnis gemacht? Wahrscheinlich will er nicht, dass bekannt wird, wer hinter all den Aktivitäten steckt. Sie glauben, dass Würgler die Lampen verkauft? Er bleibt im Hintergrund und kassiert. Und finanziert sich damit ein schlecht laufendes Restaurant? Warum nicht? Weshalb aber sollte er seinen Mitarbeiter töten? Davon verstehe ich nichts. Ich kann Bilanzen lesen und manipulieren und ich kenne so ziemlich alle Schlupflöcher, aus denen man eine Menge Kohle holen kann. Aber mit Leichen kenne ich mich nicht aus. Schreiben Sie mir eine Auftragsbestätigung. Mein Handschlag genügt. Er war kräftig, aber ich war mir nicht sicher, ob er reichen würde, um mir die 500 Franken zu sichern. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, verursachte ich im Polizeipräsidium zusätzliche Konfusion. Was aber niemand zu stören schien. Ein Mann vermietet an sich selber einen Lagerraum, in dem er nutzlose Lampen lagert, die er von Studenten an kranke Menschen verkaufen lässt. Die Welt ist aus den Fugen, Malo. Es geht nur noch darum, dass wir Würgler den Mord an Dave nachweisen können. Wir? Seit wann arbeiten Sie für uns, Maloney? Ich möchte diesen Fall zu Ende bringen, damit ich morgen das schöne Wetter genießen kann. Das ist wieder typisch. Sie denken nur an Ihren eigenen Vorteil. Wenn ich heute einen Fall löse, dann wartet morgen schon der nächste Fall auf mich. Sie sollten sich einen Ruck geben. Wir haben unsere eigenen Ermittlungsmethoden. An der Leiche wurden winzige Partikel gefunden. Offenbar ist der Tote mit Habanero in Berührung gekommen. Habanero? Ist es eine Droge oder etwas Flüssiges? Weder noch, das ist Chili, Maloney. Chili? Das ist ein Gewürz, scharf wie Anton. Die Habaneros gehören zu den schärfsten Chilisorten. Gewürze werden in der Küche verwendet. So ist es, Maloney. Wir haben einen Experten befragt. Die einzelnen Schoten unterscheiden sich in der Schärfe. Damit kann man sie einwandfrei identifizieren. Ich kenne das nur als scharf und sehr scharf beim Türken an der Ecke. Da, wo Sie essen, wird doch nicht auf Qualität Wert gelegt. Dann sollten wir uns jetzt ein teures Essen bei Herrn Würgler gönnen. Würgler ist ein Koch? Er behauptet es jedenfalls. Ganz nebenbei handelt er auch noch mit Gesundheitslampen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, Maloney. Aber dass ich meine Frau heute Abend mit ein paar Freundinnen die Revue, die Rentnerstrippe anschaut, habe ich gegen ein gutes Essen nichts einzuwenden. Ihre Frau schaut sich strippende Rentner an. Das hat mich auch gewundert. Aber die Revue soll ein Gaudi sein. Unterwegs kamen wir an einer Plakatsäule vorbei, auf der auf die Revue Rent a Stripper aufmerksam gemacht wurde. Der Polizist ließ sich davon nicht beeindrucken und steuerte langsam, aber zielstrebig zu Würglers Restaurant. Mehr als 20% Ermäßigung kann ich Ihnen nicht geben. Ist das Ihr Lebenspartner? Wie bitte? Wovon reden Sie? Er denkt, dass wir ein Paar sind. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Ist das ein Scherz? Polizisten scherzen nicht, auch nicht nach Feierabend. Wir möchten gerne das Fünfgang-Menü testen und wir mögen es scharf. Da sind Sie bei mir richtig. In unserer Küche ist der Chili Stammgast. Er scheint aber auch der einzige Stammgast zu sein. Ich habe das Restaurant erst vor 2 Monaten übernommen. Es ist mein Traum. Den Sie sich mit Betrügereien finanzieren. Wovon reden Sie? Wir werden in Ihrer Küche alles an Havanna beschlagnahmen, was wir finden können. Havanna? Bei mir finden Sie keine Zigarren. Aber reichlich Chili. Genauso wie an Daves Leiche. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Frau Otto hat zugegeben, dass Sie die Lagerhalle an sich selber vermietet haben. Sie sind die Firma Lightpower. Und der ermordete Dave hat für Sie gearbeitet. Habakuk, ist das eine Chilisorte, die so heißt? Ich glaube nicht, dass man mir irgendetwas nachweisen kann. Manchmal genügt eine Chilischote. Genau, Maloney. Habba, Sie sind entführt. Überführt. Selbst wenn ich mit Gesundheitslampen gehandelt habe, kann mir niemand nachweisen, dass ich zur Tatzeit am Tatort war. Sie geben zu, dass Sie Ihr Restaurant mit betrügerischen Mitteln finanzieren. Ich gebe gar nichts zu. Möchten Sie jetzt etwas essen? Ich muss mich auch noch um die anderen Gäste kümmern. Wir beginnen mit dem letzten Gang. Er führt Sie direkt in die Untersuchungshaft. Das ist lächerlich. Hat Dave Sie erpresst? Wollte eine höhere Provision? Habba! Das konnte ich mir gut merken. Für den zweiten Teil habe ich mir eine Eselsbrücke gebaut. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Römischer Kaiser, Habba Caligula. Nein, Moment. Chili, Feuer. Jetzt habe ich's, Maloney. Nero, Habanero. Den sollte man nur wohldosiert verwenden. Er ist höllisch scharf. Als Restaurantbesitzer steht es mir frei, wen ich kulinarisch verwöhnen möchte. Sie gehören nicht dazu. Ich bitte Sie deshalb, mein Restaurant zu verlassen. Der Polizist wollte mich daraufhin zu einer Bratwurst einladen, was ich dankend ablehnte. Es dauerte einige Wochen, bis die Staatsanwaltschaft genug Beweise zusammen hatte, um Würgler anzuklagen. Sein Restaurant war mittlerweile pleite gegangen. Frau Otto hatte sich bereits davor aus dem Staub gemacht. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der letzte Gang.